So geht ein Leben zu Ende, das eingegriffen hat in das Schicksal der deutschen Nation. Ein großer, ein lebenerweckender, ein gütiger Herr den Seinen, der seine Freunde und seine Kinder liebt, ein strenger, aber nach Gerechtigkeit strebender Herrscher, ein Mann, der an sich selbst baut und arbeitet bis in das Alter hinein. Zugleich ein Herrschsüchtiger, erfüllt von der Wildheit des Bezwingenwollens, auch blutdürstig und grausam, wenn er Widerstand erfährt oder Treubruch erlebt. Eine gewaltige Erscheinung, gewiss kein Heiliger. Schon sein Sinnenleben und das Leben am Hofe sind nichts Heiliges gewesen. Trotzdem hat Friedrich I. im Jahre 1165 durch seinen Gegenpapst Paschalis Karls Heiligsprechung erreicht, die dauernd aufrecht geblieben ist. Nach seinem Tode eignet sein Leben der Sage, der deutschen, der französischen, ja sogar, wenn auch schattenhafter, der slawischen. In der deutschen ist er der gerecht waltende Herrscher, der nicht gestorben ist, sondern in den Untersberg bei Salzburg versetzt, auf die Stunde der höchsten Not des Reiches wartet, um entscheidend in einer letzten Schlacht auf dem Walserfelde für sein Volk einzugreifen. Ein Kranz von Dichtungen rankt sich in der Folge in allen von seinen Großtaten betroffenen Ländern um die Person des Mannes, der einer der kriegerischsten Herrscher der Weltgeschichte und einer ihrer glücklichsten gewesen ist. Drittens, das Ende des karolingischen Großreiches, das Ostfränkische Reich. Untertitel: Der unfähige Erbe, Reichsteilung und Beginn des Familienzwistes, neuerliche Krönung durch den Papst, die ehrgeizige Judith, das Kolmarer Lügenfeld und die Vergewaltigung des Kaisers, Wiederherstellung und neuer Streit, Tod Ludwigs und Kampf um die Reichseinheit, Niederlage Lothars und Zerstückelung des Reiches zu Verdun, das Ostfränkische Reich, Lotharingien zerfällt, Normannen- und Slawenkriege, Karl der Dicke nochmals Kaiser des gesamten Reiches, Arnulf von Kärnten kämpft mit Normannen und Slawen, die Magyaren kommen, Ludwig das Kind, der Untergang des bayerischen Heerbands bei Pressburg, Konrad von Franken und sein Kampf gegen die Herzöge, weltgeschichtlicher Entschluss des sterbenden Königs. Jeder Große muss in der Welt dem Schicksal seinen Zoll entrichten. Karl, der so viel gesiegt, hinterlässt, nachdem die Ernte seines Lebens schon geborgen scheint, nur einen unfähigen Sohn. Die Besseren starben vor ihm. Der Beiname des neuen Kaisers tarnt eine völlige Unfähigkeit durch ein zweifelhaftes Lob: Ludwig der Fromme. Nur ein Ludwig der Starke, der Weise, der Gerechte hätte dem uneinheitlichen Reiche den Gefahren drohten Not getan. Der Kaiser aber ist weder stark, noch weise, noch gerecht. Dafür schwach, unklug, unselbstständig, ungerecht, unzuverlässig. Als der typische Reichsverderber steht er in der Geschichte. Hier ist der Beiname der Fromme nur ein Hohn, ein lächerliches Bild der Schwäche, wie er das Erbe Karls sozusagen in einem Sack tragend über die Bühne des Erdgeschehens von seinen Söhnen und seiner Gattin gehetzt wird, von einer Teilung zur anderen, immer wieder verurteilt, andere Willen zu vollstrecken, oft betrogen und wacker selbst betrügend, das große Schicksal eines Reiches zum kleinbürgerlichen Familienstreit erniedrigend, von Erbschleichern umstellt und schließlich im Streite um sein Erbe gestorben. In diesem ganzen Leben findet sich nichts Heroisches, Kaiserliches. Das Ganze ist eher ein tragikomisches Schauspiel. Die Zeichen der Zeit versteht er nicht. Die deuten auf die Bildung eines eigenen deutschen Reiches, frei von der künstlich gewordenen Bindung an die anderen Reichsteile hin. Bayern wird die Kernzelle dieser naturnotwendigen Entwicklung. Der Kaiser arbeitet weder dagegen noch dafür. Er folgt immer dem nächsten Impuls, bis er dann durch seine Ehe mit der schönen Alemannin Judith aus dem Hause der Welfen gänzlich unter den Einfluss dieser Frau gerät. Wir wollen dieser kläglichen Politik nicht auf allen Stationen ihrer Erbärmlichkeit nachfolgen, nicht jede der so oft umgestoßenen Teilungen verzeichnen. Das Bild ist erschütternd genug, das sich schon bei der Betrachtung im Großen ergibt. Kaum Erbe des Vaters geworden, lässt sich der fromme Ludwig noch einmal vom Papste in Reims die Krone aufs Haupt setzen. Der Akt der Eigenkrönung, zu dem ihm die politische Weisheit des großen Karl geraten, ist damit 816 entkräftet. Ein Jahr später beginnt er dann schon mit den Teilungen, obwohl er noch nicht 40 Jahre alt ist. Er bestimmt seinen ältesten Sohn Lothar zum Mitregenten und Mitkaiser, den beiden anderen Söhnen aber gibt er Reichsteile zur selbstständigen Verwaltung. Pippin, Aquitanien, Ludwig, Bayern mit seinen Marken. Die Teilungen beginnt er mit Rechtsbruch, denn Bernhard, sein Neffe, wird enterbt. Der Betrogene setzt sich zur Wehr, unterliegt, wird nach Chalon gelockt und hier so grausam geblendet, dass er 3 Tage danach stirbt. Oh, über den frommen Kaiser! Unter dem Einfluss der zweiten Gattin Judith wird die Reichsteilung von 817 umgeworfen. Sie will ihr 823 geborenes Söhnchen Karl auch berücksichtigt wissen und beginnt bei dem schwachen Herrscher ein außerordentlich erfolgreiches Intrigenspiel. Die Brüder wenden sich dagegen, mit Bündnissen, die häufig wechseln, je nachdem der eine oder andere von ihnen sich benachteiligt fühlt oder Vorteile für sich erhofft. Der alte Kaiser, früh erscheint Ludwig schon als der alte hilflose Mann, wird zwischen diesen widerstreitenden Interessen unwürdig hin und her gedrängt, das Reichsschwert immer wieder missbrauchend, um den Gelüsten seiner Begünstigten Folge zu leisten. In diesem Streit haben nur 2 der Akteure ein höheres Recht auf ihrer Seite, Lothar und Ludwig der Deutsche. Dieser klammert sich mit bemerkenswerter Zähigkeit an den zukunftsvollsten Teil des Reiches, an Bayern und die germanischen Gebiete überhaupt. Hier erstrebt er sein Erbe. Lothar wieder kämpft mit der eigenen Sache zugleich für die Idee der Reichseinheit, zusammenzuhalten, was der große Karl in seinen endlosen Feldzügen erobert.